jemand besucht etwas mit seinem Kind. Der Bauer hat gesagt, erst rechts und dann links bis zu dem halbhohen Haus und dann immer geradeaus. Warte mal, hier ist die Bürgermeisterei. Da ist, das war früher nicht da, das hat hier nie gestanden. Ah, hier ist die Chaussee, jetzt weiß ich weiter. Also, pass auf, mein Junge. Da drüben lagen wir. Von dem kleinen Berg an bis ungefähr hierher. Nein, es hat sich mächtig verändert. Das war hier alles nicht. Nein, gar nichts war. Gar nichts. Hier lagen wir, dann kam eine ganze Weile nichts. Das war das Niemandsland. Das gehörte keinem. Und dann kamen die Deutschen. Da drüben lagen sie. Der Horchposten lag hier. Nein, warte mal, da. Ja, gerade da, wo jetzt der Teich ist. Ihr Graben fing da an. Jetzt erkenne ich alles wieder. Immer 4 Tage hiervon, dann 3 Tage Ruhe hinten. Na, Ruhe. Und dann der Urlaub. Da wurdest du geboren. Und dann wieder her. Nein, die Bauern waren alle fort. Es waren nur die Soldaten hier. Wir hatten aneinander vollkommen genug. Komm mal ein Stück weiter nach vorn. Vielleicht kann ich dir da etwas zeigen. Bist du müde? Ja, wir werden auch müde. Manchmal. Ja, nachts auch, du Dummerchen. Gerade nachts. Meinst du, da hat's aufgehört? Na, man konnte schon sehen. Sie haben Raketen angezündet. Ja, viele. Viele sind totgeschossen. Siehst du? Da oben, die schwarzen Kreuze? Das ist der Soldatenfriedhof. Da liegen sie. Da liegen sie alle. Siehst du, über dieses Feld hier muss der Graben gelaufen sein, gerade hier. Und da, da wo der Baum steht, da lagen die anderen. Dazwischen? Dazwischen war das leere Feld. 5 Mal sind wir da gelaufen, 5 Angriffe haben wir gemacht und die sind auch drüber hingelaufen, die Deutschen. Immer ist alles so geblieben, wie es war. Da drüben, aber natürlich, genau an der Stelle, da war der Offiziersunterstand. Von da kamen immer nachts die Krankenträger. Und hier waren die größten Einschläge. Und da, gerade da, wo ich jetzt den kleinen Stein hinwerfe, da war die Sache mit Blanchard. Besinnst du dich auf sein Bild? Es steht bei Vater auf dem Schreibtisch. Ja, der Mann mit dem großen Bart und dem ulkigen Stock. Das war Blanchard. Junge, wenn du den gekannt hättest, so einen gab es nicht mehr. Klug und anständig und so ein Freund. So ein guter Freund wie dein Freund René. Der Blanchard. Guten Tag, Madamechen. Na, immer noch so rüstig auf den Beinen? Ja, sehr heiß. Der Blanchard, der lag da auf Horchposten. Das ist ein Posten, der muss horchen, wann die Feinde kommen. Da kam ein Schrapnell geflogen und ein Eisenstück muss ihn gerade in den Bauch getroffen haben. Das war nachts um 12. Junge, halt doch meinen Finger nicht so fest, es tut dir ja keiner was. Und hat er geschrien. 3 Nächte und 2 Tage hat er noch gelebt. Nach mir hat er immer gerufen, nach mir und nach seiner Mutter. Die Stimme wurde immer leiser. Zuletzt hat er nur noch ganz leise mit seinem Verbandsfetzen gewinkt. Ganz wenig. Wir konnten ihn nicht holen, niemand durfte heraus, es wäre der sichere Tod gewesen. Damals waren die Deutschen gerade furchtbar erbittert. Ich glaube, sie hatten eine Schlacht verloren. Und da mussten wir ihn liegen lassen, dem Blanchard. Die ganze Zeit über. Ich wollte auf ihn schießen, damit er nicht so zu leiden brauchte, aber es ging nicht. Er lag in einer Mulde und ich konnte auch nicht. Er hat so geschrien, dass sie aus dem Nebengraben zu uns gekommen sind, weil sie wissen wollten, was es da gäbe. Hier war das. Da hinten ist unser Feldwebel gefallen. Da war der große Einschlag, bei dem 2 Korporalschaften draufgegangen sind. Da ungefähr muss ich gestanden haben. Nein, nein, das ist nur in deinen Lesebüchern so. Du musst nicht glauben, was in deinen Geschichtsbüchern steht. Es ist alles nicht wahr. Dies hier, das ist wahr, Junge. Was hast du, Papa? Warum sagst du nichts mehr? Nimm doch die Hand von den Augen. Papa!